Kapitel 2. Da liegt dieses schöne Schiff, die Lorelei. Und Lorelei kennt dieses Schiff. Schöne Fahrten, interessante Programme, gutes Niveau. Der Kapitän Jens Kullmann steht zusammen mit dem Steuermann Klaus Klimm auf dem Schiff und schaut hinunter. Schönes Wetter heute. Das wird eine gute Fahrt. Lassen wir die Passagiere an Bord? Der Steuermann sieht auf die Uhr. Nein, noch nicht. Wir warten auf die Reiseleiterin. Diesmal nicht, Frau Ehrlich. Sie hat mich angerufen, dass für Sie eine Kollegin kommt. Und wann kommt die endlich? Die hat doch die Passagierliste und die Tickets. Da sehen Sie eine Frau mit schwarzen Haaren kommen. In einem schwarzen Mantel mit Kapuze, mit einer Mappe in der Hand. Schnell geht sie an Bord. Guten Morgen, wir warten schon auf Sie. Kommen Sie vom Reisebüro? Fragt der Kapitän. Ja, Scholl. Lorelei Scholl. Ich komme für meine Kollegin. Sie kann heute leider nicht. Das wissen wir schon. Jens Kullmann, ich bin der Kapitän. Und das ist Herr Klimm, unser Steuermann. Klaus Klimm muss ein bisschen lachen. Sie heißen wirklich Lorelei? Das passt ja gut zu unserer Fahrt. Außer, die Lorelei hatte blonde Haare. Na und? Das finde ich nicht so lustig. Aber wir werden sehen. Pardon, war nur ein Spaß. Und dann geht der Steuermann hinauf ins Ruderhaus. Aber irgendwie fühlt er sich plötzlich nicht wohl. Die Passagiere müssen jetzt nicht mehr länger warten und kommen an Bord. Als erstes ein Rollstuhlfahrer mit einer jungen Frau, Fritz Kühn mit seiner Tochter Julia. Der Kapitän begrüßt ihn herzlich. Willkommen an Bord, Herr Kollege. Fritz zeigt auf seine Beine. Leider nicht mehr Kapitän, seit dem Unfall nur noch Rollifahrer. Das ist meine Tochter Julia, sie begleitet mich auf dieser Fahrt. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Ja, danke. Papa und ich freuen uns auch. Jetzt kommt Lorelei dazu. Julia und sie sehen sich kurz an und grüßen sich sehr kühl. Moje. Guten Tag. Fritz und Julia sind oben auf dem Schiff und schauen auf den Rhein. Und dabei wird Fritz ganz traurig. Ach, Julia, ich kann sie einfach nicht vergessen. Die Zeit, als ich noch Kapitän war. Ja, ich erinnere mich auch noch. Ich habe dich oft zusammen mit Mutter besucht und manchmal sind wir mitgefahren bis nach Koblenz. Ja, und die Frieda hatte immer ein bisschen Angst, dass mir etwas passiert. Klar, aber gefährlich ist es heute ja nicht mehr mit der modernen Technik. Natürlich nicht, Julia. Aber etwas ist schon sehr komisch. Am Lorelei-Felsen gibt es immer noch Havarien. Nicht schlimm, aber vielleicht macht das die Lorelei, wie in dem Lied. Das musste ich in der Schule lernen. Und beide lachen. Papa, wenn du an Bord bist, passiert sicher nichts. Nein, bestimmt nicht. So, jetzt habe ich aber Durst bekommen. Kannst du mir ein schönes, kühles Kölsch bringen? Ja, gern. Alle Passagiere sind jetzt an Bord. Es sind auch Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern dabei, zum Beispiel Daniel und Jasmin. Das Schiff legt ab und alle freuen sich auf die Reise. Nach einer Durchsage gehen die Passagiere in den Salon. Dort kann man sitzen und essen. Es gibt eine Bar und gegenüber eine Bühne in blauem Licht. Auf der Bühne sitzt ein Mann mit einem Keyboard. Sascha Heine soll Musik und kleine Shows für die Passagiere machen. Er spielt ein kleines Musikstück, dann kommt der Kapitän zusammen mit Lorelei und geht ans Mikro. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, groß und klein. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Fahrt auf dem Rhein bis zur Lorelei und zurück. Neben sich hört er Lorelei leise singen. Ich weiß nicht, was soll es. Bitte singen Sie nicht, das stört mich, sagt der Kapitän leise zu ihr und spricht weiter. Wir werden auf unserem modernen und gemütlichen Schiff alles für Sie tun. Diese schöne Reise werden Sie nie vergessen. Ich stelle Ihnen noch zwei wichtige Personen vor. Hier ist Frau Scholl, Ihre Reiseleiterin, und dort Sascha Heine, unser Musiker und Entertainer. Sascha kommt nach vorn. Guten Tag, ich bin Sascha Heine, nicht verwandt mit dem großen Dichter Heinrich Heine. Ich mache für Sie Musik und kommen Sie mit Ihren Wünschen einfach zu mir. Die Passagiere applaudieren. Wollen Sie auch etwas sagen? Fragt der Kapitän Frau Scholl und hält ihr das Mikro hin. Aber sie will nichts sagen. Dann wünsche ich uns allen eine angenehme Reise und gutes Wetter, und in unseren Gedanken ist die Lorelei. Da beginnt Lorelei wieder mit dem Lorelei-Lied. Ich weiß nicht was. Lassen Sie mich zu Ende sprechen, bitte, sagt er leise zu ihr. Aber sie singt weiter. Und noch etwas, liebe Gäste, um 22:30 lade ich Sie ein zu einer Führung durch das Schiff und um 1:00 treffen wir uns zum Mittagessen. Jetzt spielt Sascha ein bekanntes Lied über den Rhein und alle singen mit. Warum ist es am Rhein so schön? Warum ist es am Rhein so schön? Warum ist es am Rhein so schön? Am Rhein so schön? Weil die Mädel so lustig und die Burschen so durstig. Man sieht, der Reiseleiterin Lorelei gefällt dieses Lied nicht und sie geht weg. Hast du das gesehen? Sagt Julia zu ihrem Vater. Der Kapitän spricht und die Reiseleiterin singt einfach dazwischen. Mit der stimmt doch etwas nicht.